Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich betrat den Saal. Über dem Podium hing eine grün bekränzte Tafel mit der Tagesordnung. Punkt 1 behandelte die städtebauliche Weltkatastrophe, Punkt 2 die ökologische, Punkt 3 die atmosphärische, Punkt 4 die energetische, Punkt 5 die Ernährungskatastrophe, wonach eine Pause eingelegt werden sollte. Die militärische und die politische Katastrophe sollten am nächsten Tag erörtert werden, zusammen mit freien Wortmeldungen. Welcome back to a new Wut Pilgrism. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge auf Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk. Die heutige Sendung soll sich um ein Schriftstück drehen, das kürzlich in Leipzig auftauchte, eine Broschüre der Gruppe Nevermore, ein Heft mit dem Titel »Mein Freund, der Untergang – Elemente und Ursprünge des apokalyptischen Bewusstseins der Klimabewegung«. Eine Textesammlung, die zum einen einige aktuelle Thesen über Katastrophenangst und Untergangssehnsucht enthält, in der andererseits einige ältere Texte zur Kritik des Ökologismus enthalten sind. Ich habe mich mit den Herausgebern dieser Textesammlung getroffen, die in dieser Sendung zu Wort kommen sollen. Es soll in der kommenden Stunde also gehen um die falsche Kritik der ökologischen Krise. Die richtige Kritik der ökologischen Krise soll darin in Umrissen erscheinen. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas. Seit dem Frühjahr 2019 gehen mehr und mehr Menschen für das Klima auf die Straße. Im Sommer waren es bereits Hunderttausende, die in vielen Großstädten für die Rettung der Zukunft demonstrierten. Immer neue Gruppen for Future sprießen aus dem Boden und bilden zusammen mit anderen wie Extinction Rebellion eine neue Massenbewegung für den Klimaschutz. Neben massenmedialer Präsenz finden sie auch in den Institutionen Gehör. Annähernd 1000 Kommunen riefen im Verlauf des Jahres den Notstand fürs Klima aus und selbst das EU-Parlament folgte dieser Entscheidung am 28. November mit 429 zu 225 Stimmen. Aus dem Nachdenken über dieses Verhältnis von bestimmt vorgetragenem Protest auf der einen Seite und der Zustimmung der herrschenden Institutionen zu diesem Protest auf der anderen Seite, aus diesem Nachdenken entstand die Idee zur Broschüre »Mein Freund, der Untergang«. Wir hatten immer mal wieder diskutiert über die steigenden Zahlen der Klimaproteste oder der Teilnehmenden der Klimaproteste und was dort so für wichtige Forderungen gestellt wurden und hinter welchem Hintergrund oder mit welchem Hintergrund oder anders gesagt, in welcher Szenerie die Forderungen und auch die quasi dahinterstehenden Bilder, die man gemalt hat, um die Forderungen zu bestärken, beziehungsweise welche Triebgründe eigentlich diese Bewegung hatte. Genau, da haben wir viel drüber diskutiert. Und dann haben sich so ein paar Punkte herauskristallisiert, die wir zum Guten wie zum Schlechten interessant fanden, nämlich zum Beispiel, dass es immer mal wieder innerhalb der Klimaproteste um eigentlich sowas wie Population oder Überpopulation ging in den Diskussionen. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass in vielen Gesprächen es immer wieder auftauchte, dass man ganz schnell handeln müsse und was Drastisches unternehmen müsse und dass das Problem eben die zu vielen Menschen seien. Das ist erstmal negativ aufgestoßen, dass das in der Kombination eben auftauchte. Dass es zu viele Menschen auf dem Planeten gäbe, wird immer wieder als Ursache für die ökologische Krise herangezogen. Darin aber wird ein qualitatives Problem in ein quantitatives umgedeutet. Nicht die Art und Weise, wie eine Gesellschaft produziert und Austausch betreibt, wird problematisiert, sondern dass zu viele Menschen sich auf diese Weise verhalten. Aber zu viele, das sind immer diejenigen, die als überschüssig erscheinen, die verarmten Massen, die nach dem westlich-mittelständischen Lebensstandard streben, die aus dem Verwertungsprozess ausgeschiedenen Überflüssigen, das Surplus-Proletariat, das als Objekt der Fürsorge und Disziplinierung und damit als Kostenfaktor erscheint. Zurück zum Ausgangspunkt. Anlass der Veröffentlichung der Broschüre »Mein Freund, der Untergang« war das spektakuläre Auftreten einer neuen Bewegung, Extinction Rebellion. Na, vielleicht zuerst zur Wahrnehmung halt, ne? Also letztes Jahr sind die halt vor allem deswegen so bei uns in die Gespräche mit reingekommen oder haben sich leider halt aufgedrängt durch die Aktionen und durch die auch theoretischen Hintergründe, die diesen Aktionen zugrunde liegen. Und da haben wir das ein bisschen nachgelesen und uns darüber halt dann unterhalten oder diskutiert. Genau, was man dann, glaube ich, zum Beispiel an Einzelpunkten halt rausnehmen könnte. Ne? Also, dass dort halt propagiert wurde, dass Aktionen halt deswegen vor allem eine Wirkung entfalten, wenn zum Beispiel es halt möglichst viele, zum Beispiel Verhaftete gibt. Ne? Was jetzt erstmal irgendwie komisch klingt, aber dann in einem weiteren quasi Background dieser Theoriebildung, die die auch leisten, halt dann hieß, dass man eben Opfer braucht für die Bewegung und dass sowas mediale Wirkung entfaltet. Und auch das klingt jetzt erstmal nur wie so eine politische Herangehensweise, die begründet liegt, zum Beispiel in der Rückschau auf andere Bewegungen, die sich halt zum Vorbild genommen haben. Aber in der Kombination halt dieser Gründe für ihren Protest, die sie angeben, also Extinction Rebellion heißt ja, also was sie ja da nehmen, ist ja entweder man rebelliert, also die Rebellion, oder man stirbt aus, ne, die Extinction. Also Human Extinction or Rebellion. Und da machen sie ja quasi so einen Punkt auf, an dem entweder der Mensch halt rebelliert oder die Menschen oder als Gesamter eben ausstirbt. Ne? Und dann variieren eben halt die Zeiten, zu welchem Zeitpunkt eben das eintreten würde. Aber das ist erstmal der Fixpunkt dieser ganzen Theorie. Die Omnipräsenz der Gefahr wird zum drohenden Untergang der finalen Krise. In allen Diskursen wiederholt sich, dass die kommende Krise nur in einer nie gekannten Anstrengung abgewendet werden kann. Vereint stünden alle vor einem schrecklichen Ende. Dafür sollen sich alle eingestehen, wie nah sie vor dem Abgrund stünden und gemeinsam anpacken. Immer scheinen alle in einem Boot zu sein und alle, die wirken, als wollten sie nicht rudern, um den Kahn auf Kurs zu halten, vermeintlich gar den Kurs anzweifeln, werden zu Aussätzigen der Menschheit, zu Frevlern an der Zukunft, zu Gefährdern des bloßen Überlebens der Gattung. Na, ich glaube, man hat sich Gedanken gemacht, inwiefern halt das so Querschläger sind oder ob das nicht auch eine Bedeutung erlangen könnte oder Bedeutung hat innerhalb dieser größeren sozusagen Klimabewegung. Ne? Also ist es nur sowas wie ein Lunatic Fringe, quasi so ein paar, sagen wir mal, Verwirrte, so negativ formuliert, die es in jeder größeren Masse gibt, falls man das so sehen will. Oder ob da eigentlich quasi auch was drinne steckt, was sich innerhalb der ganzen Klimabewegung oder neuen Klimabewegung so eher latent mitbewegt, aber dort halt sehr manifest eben seinen Ausdruck findet in diesen kryptotheologischen auch Performances, die wir an den Start bringen. Die Metaphorik des Untergangs ist nicht neu. Bereits in den 70ern war das Bild einer ausgelöschten Menschheit Triebgrund für Massenmobilisierungen und kehrt seitdem periodisch wieder. Und auch sie hatte eine Vorgeschichte, den religiösen Evergreen der Apokalypse. Wo diese jedoch noch eine Erlösungserwartung mitbrachte, da blieb nur der große Kladderadatsch, ohne Rettung, ohne Nachspiel, eine Apokalypse ohne Reich. Statt dem Himmelreich durch Retters Hand stand das reine Nichts durch Menschenhand vor der Tür. Eine Möglichkeit, die sich seither nur in verschiedenen Szenarien wiederholt. Das Coverbild des letzten Menschen verschob sich lediglich vom Atompilz wahlweise auf den von der Sonne verbrannten in der Wüste bzw. dem im globalen Weltmeer Ersaufenden. Vom Irren, der die Erde in die Luft sprengt, hat sich die Angst verschoben zum Mensch, der seine eigene und die Zukunft der Erde förmlich verbrennt. Er sagte auch, was mich traf: Die Astronautik sei heutzutage eine Form der Erdflucht. Jeder, der die irdischen Sorgen satt habe, breche auf in die Galaxis, um so möglichst dem Schlimmsten zu entgehen. Wahr ist, dass ich manchmal von meinen früheren Reisen zurückkehrte und ängstlich aus dem Fenster nach der Erde Ausschau hielt, ob sie nicht schon einer gebackenen Kartoffel gliche. Kein Zweifel, die moderne Gesellschaft ist apokalyptisch, nicht nur in dem Sinne, dass jeden Moment das Damoklesschwert der apokalyptischen Vernichtung über ihr schwebt, sondern auch in dem, dass sie, wenn sie fortdauert, auf lange Sicht nur eine Wahl lassen wird, die zwischen Fundamentalismus und Nihilismus. Und die Option für Ersteren wird immer weniger intellektuelle Entscheidung als psychohygienisch-medizinische Notwendigkeit sein. Entweder man klammert sich, um sich belastbar und leistungsfähig zu halten, an irgendein höheres Wesen, egal ob es vernünftiger Prüfung auch nur einen Augenblick standhält, oder man verfällt der Perspektivlosigkeit einer Gesellschaft, deren Fortschritt einer auf nichts hin ist, keine Erwartung mehr weckt und nicht nur jede Entbehrung, sondern auch schon das normale Alltagsgrau unerträglich macht. Die Hyposensibilität von Gefühllosen ist das psychophysische Merkmal des apokalyptischen Zustands. Christoph Türke, 1995. Ich glaube, wenn man das historisch betrachtet, also der Christoph Türke, der Text ist ja schon ein bisschen älter, aber der betrachtet das historisch eigentlich dann vor dem Hintergrund auch der Ost-West-Konfrontation noch, also zu Zeiten des Kalten Krieges und der Nachkriegszeit dann auch, oder sagen wir mal in der Kälte werdenden Konfrontation hin zu dann schon dem Umbruch 89, dass es eigentlich nicht mehr so sehr der Zugriff auf den Begriff der Apokalypse vielleicht aus dem so immanent religiösen, dann so vielleicht sich also wirklich nur auf die Wortbedeutung beziehenden, also von einem Offenbarungscharakter, also die Welt steuert eigentlich darauf hinaus, dass Unheil aufgehäuft wird und sich dann in so einem Umschlagspunkt eigentlich so eine Offenbarung einstellt und dann eigentlich eine rettende Figur oder so ein rettender Umschlag sich vollzieht. Und dass das eigentlich anhand der gesellschaftlichen Veränderungen sich nochmal anders darstellt, weil nämlich der Mensch jetzt halt in Form von negativen Produktionsmitteln oder dann Produktionsmitteln, die eigentlich zu Destruktivmitteln werden, oder eigentlich keine andere Bedeutung haben oder keine andere Funktion haben eigentlich als zu zerstören, also namentlich die Atombombe zu Zeiten des Kalten Krieges eben vor allem, dass die eigentlich eine Möglichkeit geschaffen haben, wo eigentlich dann sich eigentlich so ein Umschlag vollziehen könnte, nachdem auch kein Retter mehr kommt oder sowas halt, ne? Wo halt alles weg ist. Also man muss sich ja das vor Augen führen, dass eigentlich im Kalten Krieg ein Atomschlag bedeutet hätte, dass nichts mehr auf der Erde eigentlich da ist. Also weil es die beiden Großmächte hatten eben quasi computergesteuerte Mechanismen, dass wenn ein Erstschlag der jeweils anderen Partei erfolgen würde, dass automatisch computergestützt Programme eingeleitet werden, die dann diesen Erstschlag beantworten und zwar wiederum halt in einem Abfeuern von extrem vielen weiteren Atombomben, H-Bomben, wie auch immer. Und die wiederum natürlich von der anderen Seite auch wieder so beantwortet worden wären, was dazu geführt hätte, dass halt von dem Planeten nichts mehr übrig gewesen wäre. Da kann man dann natürlich nicht mehr hantieren mit einem Retter, der dann kommt, halt, ne? Weil da ist natürlich nichts mehr da dann halt. Ne? Das hat dann aber, glaube ich, mit dem Umschlag, also mit dem Abbruch des Ost-West-Konfliktes, auch eine Veränderung nach sich gezogen, weil die Drohung quasi für die Menschheit unter dem Bild halt dieser Klimakatastrophe, das Triebmittel der Klimabewegung oder der neuen Klimabewegung ist, sich nochmal anders darstellt halt, ne? Weil es geht halt um die Klimakatastrophe, die Klimakrise. Und wenn man dann halt von dem Apokalyptischen spricht oder so wie dort darüber gesprochen wird, ist es ja, es gibt klimatische Veränderungen, die an einem Punkt dramatisch umbrechen und dann könnte die Menschheit aussterben. Ne? Aber das würde sich ja anders darstellen, beziehungsweise das funktionierte dann anders halt. Ne? Und darüber haben wir halt diskutiert, inwiefern halt diese Bilder der Apokalypse beziehungsweise des Umbruchs und der Katastrophenbilder sich halt eigentlich von einer anderen Szenerie anders darstellen beziehungsweise gleich dargestellt werden, aber einen anderen Charakter eigentlich haben. Ne? Die Apokalypse sollte die Ankunft des Messias einleiten. In der gegenwärtigen Form des apokalyptischen Denkens ist das Moment der Erlösung allerdings verloren gegangen. An die Stelle des Messias ist der Einzelne getreten, der individuell Verantwortung übernehmen soll und kann. I think eco-anxiety affects so many people because there's this fear that there's nothing that we can do to help. When the whole Amazon rainforest is on fire and the ice caps are melting and it seems like plastic is in everything that we eat, it's hard to feel like what we can do will make a difference. I think for a lot of people, these huge environmental problems are just way too overwhelming, and so instead of doing something about it, it's just way easier to ignore them and pretend they don't exist. You don't need to be a hero to save the planet is the answer to that. It gives people an easy, tangible thing that they can do to make a difference. These small, incremental steps that may seem like very little in the grand scope of things gives people and me the feeling that what we do matters. So I wanted to share with you the ways that I deal with my eco-anxiety. Wir hauten ins Weltall ab, zu den Wüsten des Monds, versanken in ihrem Staub. Lautlos verreckten manche schon da, doch die meisten verkochten in den Bleidämpfen des Merkur, lösten sich auf in den Ölpützen der Venus, sogar auf dem Mars fraß uns die Sonne donnernd, radioaktiv und gelb. Jupiter stank, ein pfeilschnell rotierender Methanbrei hing er so mächtig über uns, dass wir Ganymed vollkotzten. Saturn! Bedachten wir mit Flüchen. Was dann weiter kam, nicht der Rede wert. Uranus, Neptun, grau, grünlich erfroren. Über Pluto und Trans-Pluto fielen die letzten unanständigen Witze. Hatten wir doch längst die Sonne mit Sirius verwechselt. Sirius mit Canopus? Abgetrieben, trieben wir in die Tiefen hinauf einigen weißen Sternen zu, die wir gleichwohl nie erreichten. Längst schon Mumien. In unseren Schiffen verkrustet von Unflat. Den Fratzen kein Erinnern mehr an die atmende Erde. Aber, Herr Möbius. Packt euch nun nach den Marianen fort. Johann Wilhelm. Packt euch fort, schleunigst nach den Marianen. Schwester Monika. Ja, Oberschwester, kommt ihr Bruder, Herr Missionar. Er muss sich beruhigen, das ist alles. Hinaus mit euch, hinaus! Was ich wusste, dass niemand wusste, was ich wusste, aber ich wusste, dass ich es wusste. Was bin ich nur für ein allwissender kleiner Klugscheißer? Was uns die Sonne. Was folgt aus der Kritik an Extinction Rebellion und an großen Teilen der Klimabewegung? Der Verdacht liegt nahe, es könnte bedeuten, den Klimawandel leugnen, den menschlichen Anteil an den klimatischen Veränderungen in Frage stellen, die ökologische Krise nicht ernst nehmen. Was da in den Thesen zum Beispiel, die vorangestellt sind, der Textsammlung formuliert wird, ist eigentlich auch, eigentlich könnte man jetzt auch in der Anklage umformulieren, dass wir halt sehr wohl das ernst nehmen und vielleicht diese Gruppen gar nicht so ernst nehmen, wie nämlich propagiert wird. Also das mit dem apokalyptischen Denken, wenn halt dieser gefährliche Umbruch, der markiert wird in Form von klimatischen Veränderungen, eigentlich nur zum Mittel wird, dass man halt ne, zur Propagierung beziehungsweise um die eigene Gruppe zu formen und auch weiterhin aufrecht und stabil zu halten, wenn dafür eigentlich dieses Katastrophenbild nur genützt wird und nur Mittel wird zum Zweck, dann wird ja eigentlich die Lage überhaupt nicht ernst genommen, ne? Weil sie halt nur Mittel zum Zweck ist. Und ich glaube, dass man dem was entgegenhalten muss, was wir halt mit unter anderem den Thesen versucht haben, indem man halt sagt, naja, also es gibt klimatische Veränderungen, aber wenn man jetzt davon spricht, dass es halt eine Drohung gibt, die aus der Zukunft kommt, dann bringt es halt Problematiken mit sich, ne? Nämlich insofern, indem man nämlich den Punkt der Gefahr halt in die Zukunft setzt und halt eigentlich gar nicht die Gegenwart betrachtet, nämlich also in Form einer sehr widersprüchlichen Gesellschaft. Die drastischen Farben der Untergangsbilder zielen auf einen Schrecken, der zur Abwendung des Untergangs führen soll. Ziel sind die Mobilisation und die Bewegung, welche die Zukunft retten soll. Dabei kann die Drastik der Bilder nie genügen, denn sie selbst ist reines Mittel zum Zweck der Mobilisation. Dabei auftretende Metaphorik verhält sich zur Angst wie diese zu ihrer undurchsichtigen Quelle. Sie ist überall und allmächtig. Die mobilisierte Masse wird gegen die Angst in Stellung gebracht. Sie bringt die Gefährdeten zusammen und wirkt als Brücke zwischen den von Angst Getriebenen. Die Schockstarre wird temporär aufgehoben und dynamisiert die von Angst getriebene Gesellschaft. Aus der Negativität wird so selbst ein Positives, die Gemeinschaft der Retter. Hölderlins Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, wird zum eigentlichen Mantra der Gemeinschaft des Untergangs. Wenn man sich einfach mal so wirklich nur mit den Fakten auseinandersetzt, ist es sehr leicht, in irgendwie eine Depression zu verfallen oder zu sagen, das bringt doch sowieso alles nichts mehr. Aber eigentlich ist das ja der Anstoß, also die Tatsache, dass wir überhaupt darüber so deprimiert sind, diese Emotionen, die das hervorruft, also Angst, Verzweiflung, das ist ja eigentlich ein Anzeichen davon, dass wir empathiefähig sind. Und dieser menschengemachte Klimawandel ist ja von Menschen verursacht und deswegen kann er von den Menschen auch wieder abgewendet werden. Und diese Chance, die sich daraus ergibt, ist ja auch aufregend und eine ganz große Hoffnung, dass wir als Menschheit zusammenkommen. Als zweiter Punkt setzt ja dieses Katastrophenbild, das da gesetzt wird in Form von einer universellen Bedrohung für alle, formt eigentlich eine Humanität oder eine Weltgesellschaft, die alle in gleicher Hinsicht von einer Gefahr bedroht werden. Wenn man sich das aber betrachtet, was eine klimatische Veränderung bedeuten würde und was sie jetzt schon bedeutet, heißt es ja eigentlich, dass nicht alle gleich betroffen sind, beziehungsweise unmittelbar betroffen sind halt, ne? Und längst nicht im gleichen Maße halt, ne? Weil wenn man jetzt von Dürreperioden spricht, dann fährt man vielleicht hier woanders hin zum Urlaub, weil es in der letztmaligen Region nicht mehr so hübsch ist, oder man baut halt andere Pflanzen an, aber in anderen Regionen kann das natürlich was ganz anderes heißen. Und wenn man das halt nur in die Zukunft legt, dann ist das problematisch so. Für eine Bewegung, die aus der Ökologie- und Naturschutzbewegung kommt, ist sogar bemerkenswert wenig von Natur oder Ökosystemen die Rede. Man verfällt auf die am eigenen Ich ausgerichtete Unmittelbarkeit und hantiert mit lauen Wohlfühlbegriffen wie Gerechtigkeit ohne inhaltliche Reflexion. So spielen nicht nur Überlegungen etwa zum Verhältnis zur Natur überhaupt keine Rolle, auch geht es in ihr nicht um die Frage nach der Art und Weise der Zukunft oder gar eines guten Lebens. Vielmehr reduziert sich die gegenwärtige Klimaschutzbewegung geradezu darauf, die Zukunft überhaupt retten zu wollen, wahlweise auch das Klima, den Planeten oder die Welt. Es geht ja immer um die Klimakrise eigentlich, ne? Das ist ja das Motiv des letzten Jahres vor allem und ist ja auch was dramatisch quasi eingefordert wird, dass man das anerkennt, dass es eine Krise ist und den Notstand ja auch einfordert. Das war eine der großen Forderungen der Klimabewegung im letzten Jahr. Und wenn man sich aber anguckt, was so im weiteren Feld eigentlich mit dem Begriff der Krise gemacht wird oder alles darunter fällt, dann trifft man immer wieder darauf, dass es eigentlich sehr viele Krisen gibt, die immer eigentlich jetzt so sich wahrscheinlich 5 bis 10 Großkrisen im Jahr, die aufeinander folgen. Und immer wieder wird es so in Verbindung von finalen Krisen oder wirklich drastischen Krisen gebracht. und dass das eigentlich schon eigentlich zu einem Wegbegleiter dieser Gesellschaft geworden ist, was man sich angucken kann, also was noch nicht immer so war halt, ne? Das ist eigentlich quasi, dass die Menschheit dauerhaft immer von immer neuen Krisen eigentlich betroffen wird, die jetzt unmittelbar bevorstehen würden halt, ne? Und dass das eigentlich auch dazu schon geronnen ist, dass man immer wieder sagt, jetzt müssen wir wirklich zusammenrücken und die Richtung arbeiten, um das und das zu verhindern. Und das ist ja quasi eine Aussage, beziehungsweise wenn man sich das von der Zeitvorstellung her anguckt, dann ist ja quasi die Zukunft dieser Gesellschaft, die ist die ganze Zeit eigentlich in so einer Gefahr wegzubrechen, ne? Und dadurch ist eigentlich die Gegenwart eigentlich davon bestimmt, dass die Zukunft so am Schwinden ist, ne? Weil es immer neue Krisen gibt, die die Gesellschaft bedrohen. Und so bewegt sich eigentlich die Gesellschaft in so einer stetigen Gegenwart eigentlich weiter, weil immer wieder der, beziehungsweise immer erneut die Zukunft eigentlich so zu bröckeln beginnt. Indem das Negative der drohenden Gefahr zum Positiven der rettenden Gemeinschaft verkehrt wird, verkehrt sich die Angst vor der Zukunft zum Kitt der zukünftigen Gemeinschaft. Ihr Sand im Getriebe des Systems ist der Zement von morgen. Längst hat sich die um ihre Zukunft bangende Gesellschaft dahingehend dynamisiert, dass sie im stets drohenden Untergang in der Zukunft ihre eigene Gegenwart samt deren Herrschaftsmechanismen reproduziert. Der Schrecken vor dem Ende ist zum Schrecken ohne Ende geworden. Die Erwartung der bevorstehenden Katastrophe ist ein Grundelement der Ideologie der warenproduzierenden Klassengesellschaft. Die bevorstehende Katastrophe impliziert die Nivellierung jedes individuellen Interesses oder eines besonderen Klasseninteresses. Denn in der Vorstellung von der totalen Katastrophe ist die Gattung der Menschheit als Ganzer bedroht. Jedes besondere Interesse muss daher vor dem Interesse der abstrakten Menschheit zurückstehen, um das Bestehen des Lebens überhaupt immer wieder gerade noch einmal rechtzeitig zu retten. Die Gesellschaft des Spektakels schöpft die Energie ihres Bestehens somit paradoxerweise aus dem Umstand, dass sie permanent vor ihrem Untergang steht. Während der Kapitalismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert ideologisch von der Idee des Fortschritts getragen wurde, ist das präsenteste Bild, das den gesamten Lebensprozess in Beschlag nimmt, heute das Bild des Untergangs. In diesem Bild ist die Überkommenheit der bestehenden Gesellschaftsform ideologisch angezeigt und theoretisch für jeden direkt ablesbar. Auf der anderen Seite gibt es aus dem Katastrophenspektakel kein Entkommen. Denn es ist diese Gesellschaftsform, die in der permanenten Bewahrung vor der Katastrophe tatsächlich die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten untergräbt. Ein Ausgang aus der spektakulären Katastrophe gelänge nur, wenn es gelänge, individuelle Interessen und das Interesse der Enteigneten mit dem Interesse der Menschheit praktisch zu vermitteln und bewusst gegen die bestehende Gesellschaft zu mobilisieren. Nur so würde die Menschheit von einer abstrakten zu einer konkreten Menschheit. Das Bewusstsein dieses praktischen Versuches ist bereits formuliert in dem einfachen Satz: Die Katastrophe steht uns nicht erst bevor, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. God save the Queen. Tourism money. Dauerhafter Schwund der Zukunft ihr stets drohender Verlust gerinnt zu einer absoluten Gegenwart. Darin scheint die Gesellschaft im Bild ihres eigenen Untergangs selbst geschichtslos, ihre Vergangenheit ward je nur der Zustand einer drohenden Katastrophe, deren Phantasmen auswechselbar wirken. Die Geschichte ist stillgestellt und doch läuft alles weiter, die Uhren ticken und doch ist es immer 5:12. Und in den Thesen versuchen wir das eigentlich im Nachgang von dem Protestzyklus oder dem Protestzyklus von 68 eigentlich aufzumachen, wie das eigentlich so in den 80er Jahren eigentlich dieses Motiv der Krise, der quasi Krise der Gesellschaft, auch Krise der Zivilisation dann eigentlich zu so einem Paradigma gerät, wo eigentlich immer wieder die Gesellschaft eigentlich damit schon hantiert und sich an diesem Motiv einer bevorstehenden Krise eigentlich dynamisiert. Also mit Gesellschaft meine ich dann die Gesellschaft so, wie sie gerade eben ist, nämlich als eine kapitalisierte Gesellschaft. Und da würde ich sagen, ist halt dieses Reden von einer drohenden Krise, hat immer einen Hang dazu eigentlich, das Negative so in die Zukunft zu setzen, als sei es kommend. Und die Zukunft ist damit immer nur als Negative, als Gefahr gezeichnet halt, ne? Und eigentlich die Möglichkeiten bröckeln halt eigentlich dieser Gesellschaft, weil sie eigentlich nur noch in so einem stetigen oder absoluten, in einer absoluten Gegenwart eigentlich voranschreitet. Der Angriff derer, die in dieser Gesellschaft keine Zukunft sahen und den man heute im Begriff der Protestbewegung von 68 erinnert, war der Ausdruck einer gesellschaftlichen Krise, in der die Herrschenden nicht mehr konnten und die Beherrschten nicht mehr recht wollten. Die Gesellschaft der Ware hatte ihren sicheren Tritt verloren. Allein ob dies an der Macht der Beherrschten lag, darf bezweifelt werden. Am Rande der Staatskrise setzte der französische Präsident de Gaulle auf ein Referendum, das die Partizipation der Massen in den Apparat zur Abstimmung stellte, um die ins Wanken geratene Zivilisation zu retten. Von der Mehrheit abgelehnt, besiegelte dies den Sturz des Generals, und doch hat er Recht behalten, indem alles darauf hindeutet, dass die Veränderungen eine breitere Beteiligung aller an den Ergebnissen der Aktivitäten, von denen sie direkt betroffen sind, beinhalten musste. Recht bekam er, indem er mit seinem kühnen Entwurf den Weg für den Formwandel der Herrschaft beschrieben hat, auf dem nun der neue Gleichschritt exerziert wird. Also wir schreiben ja vor allem über die Folge des Niedergangs von 68 und dem, was quasi als niedere Beweggründe bzw. als eine Form der abstrakten Kritik in 1860 drin war, beziehungsweise worauf, beziehungsweise wie die Gesellschaft auf die Kritik von 68 oder also 68 als Chiffre geantwortet hat. Und also jetzt von Punkt zu Punkt abgehandelt mit der abstrakten Kritik, ne? Wenn die Kritik der Herrschaft übergegangen ist oder überging zu einer bloßen Kritik von einer bürokratischen Herrschaft, die den einzelnen Bürger nicht so richtig wahrnimmt, seine Stimme nicht hört, so Bürger entfernt ist oder wo halt die Nähe fehlt, dann hatte das natürlich oder dann machte das Tür und Tor auf für einfach nur eine Umwandlung der Herrschaft halt, ne, die einfach in einer gewissen Bürgernähe funktioniert, aber nicht halt gestürzt wird halt, ne? Also eine abstrakten Kritik einfach der Autorität und eine abstrakten Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse im Allgemeinen, nicht dahingehend, dass die Gesellschaft dann mit 68 als, ne, in eine Krise gekommene Gesellschaft betrachtet wurde und dass die eigentlich ihr Gleichgewicht verloren hätte. Also die Apparate hätten sich zu weit wegbewegt, also ne, das, was ich gerade meinte mit der abstrakten Kritik der Autorität, der Bürokratie, und dass Mensch und Gesellschaft oder Mensch und Staat zu weit sich voneinander entfernt hätten. Der Mensch aus sich von der eigenen Natur sozusagen zu weit entfernt hätte. Und dass deswegen das die Einheit oder das Gleichgewicht zerbrochen wären. Und dass man das eigentlich hätte lösen müssen, einfach indem man wieder mehr aufeinander zugeht oder mehr auf die Natur auch wieder zugeht. Und das bildet eigentlich ein Bild was dann sich über Jahrzehnte eigentlich weitergeschleppt hat oder beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vorher als Problem immer da war. Also, dass Gesellschaft einfach aus einem Gleichgewicht gekommen wäre, was ja heißt, dass es vorher da war. Ne? Das heißt ja, die Gesellschaft war eigentlich gut und dann ist sie irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen, in eine Krise gekommen. Und so ist es eigentlich, geht es eigentlich immer nur zurück. Man müsste den Zustand wiederherstellen, der vorher da war und ordentlich war oder gut war, der zerbrochen ist. Das heißt, also man schielt eigentlich auf so eine Funktion von Gesellschaft im Gleichgewicht, auch mit der Natur. Und dadurch bricht natürlich wieder die Kritik auch weg, der Gesellschaft, wie sie ist, weil sie einfach nur betrachtet wird unter dem, dass wieder was hergestellt werden müsse, was vorher da war und gut war. Und da werden aber halt die Herrschaftsverhältnisse, die es immer gegeben hat in der Geschichte, oder zumindest, sagen wir mal, in der Moderne, nicht berücksichtigt, weil es nur eine bestimmte Art und Weise der Ausformung, irgendwas, was mal eine falsche Abbiegung genommen hätte oder so, dann thematisiert wird. Durch die Macht pariert gab die Krise der 60er Jahre für die Akkumulation einen neuen Drive. Das damalige Krisenbewusstsein war bestimmt durch einen Verlust des Gleichgewichts, sei es im Verhältnis zur Natur oder zwischen den Menschen und deren Institutionen. Die 70er Jahre waren ein riesiges Spielfeld des Krisenmanagements, eine Spießquelle ideologischen Kids. Der Ökologismus stellt dabei den ideologischen Widerschein der damaligen Umweltkrise dar. In der Unterwerfung unter die erste Natur fand man einen würdigen Ersatz für die bis jetzt gescheiterte Befreiung von der zweiten Natur kapitalistischer Vergesellschaftung, nur um diese desto sicherer zu reproduzieren. Die Überwindung der Krise war gleichbedeutend mit einer Rückgewinnung des Gleichgewichts. Die Verschiebung der Krise der Gesellschaft in eine des Naturverhältnisses verschob so die Basis der Krise hin zur Krise des Menschen mit sich selbst. Die Krise der 60er Jahre hat nie aufgehört zu wirken, indem sie in den einzelnen Angst- und Krisendiskursen nur eine Verschiebung durchgemacht hat. In der Dynamisierung durch das Krisenmanagement hat sich der Begriff der Krise jedoch verändert und wurde zum ständigen Begleiter. Wo die Krise der 60er noch eine paralysierende Wirkung hatte und so eine Krise der Gesellschaft des Spektakels aussprach, so hat sich die Krise selbst zum Spektakel verwandelt, das zu mobilisieren vermag. Und gerade in der Klimabewegung, also man kann sich das an dieser ekelhaften Partei der Grünen mehr explizit angucken, wie es immer wieder Leute dort gab, auch Prominente, die eigentlich nur auf einen Wiedergewinn von Gleichgewicht eigentlich schielten und eigentlich die Gesellschaft als sowas Organisches betrachten und dass dieses Organische aber halt quasi seinen Halt verloren hätte. Und jetzt müsste man dieses Organische wieder richten, wieder zusammenbringen und wieder ins Gleichgewicht bringen. Also immer Gesellschaft als Natur betrachtet, als Naturzusammenhang und dahingehend quasi in der wieder zurückgeführt an die abstrakte Kritik, man muss wieder zusammenrücken, die Natur muss wieder hergestellt werden, das Organische braucht wieder einen Anstoß ins richtige Gefüge. Ne? Und das schleppt sich eigentlich durch in der Tendenz innerhalb dieser, sagen wir mal, Klimabewegung, also der alten wie der neuen. Und diesen Zusammenhang, beziehungsweise dieses Latente, was dann besonders halt in verschiedenen Gruppen dann vor allem halt sich manifestiert oder manifest auch so ganz klar zu ersehen oder so auf der Oberfläche auch ist, ist halt eigentlich dieses ins Gleichgewicht wiederbringen halt, ne? Was halt eine enorme Gefahr darstellt. Und dadurch halt eigentlich nur die Gesellschaft, wie sie ist, halt wieder stabilisieren will, ne? Aber die Grundfeste nicht angeht. Also die Grundfesten halt als gewaltförmiges Gesellschaftsgebilde. Fest steht eines, der apokalyptische Zustand wird mindestens so lange andauern, wie die moderne warenproduzierende Gesellschaft, deren Markt- und Konkurrenzmechanismen ihn mit innerer Konsequenz vorangetrieben haben. Nicht, dass die gegenwärtige Welt noch als die beste aller möglichen ausgegeben würde. Aber wenn sie als Welt ohne Alternative erscheint, ist sie dann nicht so gut wie die beste, nach dem Motto, diese Hose ist zwar nicht meine beste, aber meine einzige? Schon die Tatsache, dass die bestehende Gesellschaftsformation, deren technisch-kulturelle Errungenschaften nach einer anderen Nutzung als der praktizierten geradezu schreien, in aller Selbstverständlichkeit für weniger absurd gehalten wird als die Revolutionierung ihrer kapitalistischen Grundstruktur, spricht Bände. Sie dankt sich simpelster Machtvergötzung, Was herrscht, hat Autorität. Woraus nichts wurde, das taugt auch nichts. Vergiss es. Solange genau dies Vergessen die Oberhand behält, ist gegen die Apokalypse-Blindheit nicht anzukommen. Naja, wenn man an dieses Bild halt rangeht, ne? Also man ist bedroht von einer bevorstehenden Krise, vor der die Menschheit als Ganze gestellt ist. Und da steht dem Ganzen ja immer eigentlich die These, dass es eine Weltgesellschaft gibt halt, ne? Die irgendwie alle in einem Boot sind. Nun ist aber diese Weltgesellschaft eigentlich nur negativ da, eben in Form der Vergesellschaftung in kapitalistischer Art und Weise. Also in der Herrschaftsform, die eben gerade der Kapitalismus eingenommen hat. Also das heißt, die Krise ist die Krise halt der warenproduzierenden Gesellschaft. Und wenn die Krise immer nur als eine immanente Krise, die aufzuheben ist, behandelt wird, dann schleppt man halt immer was mit weiter. Ne? Das heißt, man löst Probleme, die aber dieser Gesellschaft halt quasi innerliegen, weil die Krise halt nichts Bevorstehendes ist, sondern weil eigentlich die Gesellschaft als krisenhafte eigentlich eine prozessierende Krise ist. Das heißt, die Krise ist halt nicht, was von außen reinbricht, sondern das ist immanent aus dieser Gesellschaft heraus entstehen diese Krisen. Das heißt, dass diese Umweltkatastrophe keine Naturkatastrophe ist, sondern eine menschengemachte Naturkatastrophe oder Gefahr oder Krise, wie auch immer man das dann nennen will. Und dass, wenn man das als Naturverhältnis, auf die der Mensch eingewirkt hätte, begreift, ohne die Vermitteltheit der beiden halt zu betrachten, dann setzt man die beiden immer als diametral entgegenstehend, ohne halt zu bedenken, was dadurch halt dann resultiert halt. Ne? Also, dass es halt Vermittlung zwischen beiden gibt und dass eigentlich Natur, die einfach so unbedacht wäre und wo noch nicht drauf eingegangen wäre, also auch quasi eingedrungen wäre, halt so überhaupt nicht da ist. Und was nämlich da dann eigentlich mit passiert ist, dass man ja eigentlich die Gesellschaft tendenziell eigentlich verewigt, also so die Gesellschaft, wie sie ist, verewigt, indem eigentlich Naturgeschichte und Gesellschaftsgeschichte miteinander in eins gesetzt werden, also identisch werden. Weil dann werden alle Probleme und alle Krisen eigentlich zu naturgeschichtlichen Krisen und nicht zu Krisen dieser Gesellschaft, wie sie halt ist. Ne? Und dann können sie auch nicht behoben werden, beziehungsweise nicht so behoben werden, dass sie nicht eh wieder auftreten. Das heißt, wenn man die Herrschaftsverhältnisse, die dazu führen, dass sowas wie Ausbeutung von Mensch und Natur gibt, nicht angeht, dann schleppt man die Problematik, eben dieses Herrschaftsverhältnis, halt nur weiter. Und auf was du ja hinaus willst, ist ja auch, dass wir in den Thesen ja auch schreiben, dass es halt, wenn man das nicht angeht und gerade bei dieser Klimabewegung eben diesen Fakt nicht angeht, dann einfach nur eigentlich helfen kann dabei, dass eine in Stocken geratene Vergesellschaftung, also die mal wieder einen Anschub braucht, einfach nur einen neuen Zyklus öffnen kann und in Form einfach von einem grünen Akkumulationszyklus. Also Akkumulation als Aufhäufung einfach nur von Produktion beziehungsweise dann von Kapital und das eben in einer Art und Weise, die man dann als grüne Erneuerung oder ja auch als Green New Deal dann fest. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, in der eine Broschüre aus Leipzig vorgestellt wurde, eine Textsammlung unter dem Titel »Mein Freund, der Untergang«. Neben eigens verfassten Thesen, die hier in Auszügen zu hören waren, enthält die Broschüre eine Reihe von jüngeren Texten, Überlegungen zum Green New Deal von Jasper Burns, ein Text der Initiative Sozialistisches Forum über die Diktatur der Zukunft, eine Kritik des sogenannten Eco-Anxiety. Im zweiten Teil der Broschüre sind ältere Texte abgedruckt, ein Text über das apokalyptische Denken von Christoph Türke, ein Text von Wolfgang Port über die Lust am Untergang, sowie zwei Texte zur Kritik des Ökologismus von der subrealistischen Bewegung. Auffällig hier der Bezug auf Texte, die zum Teil bereits über 30 Jahre alt sind. Ich glaube, weil in den 80er Jahren dann auch schon aus einer gesellschaftskritischen Perspektive heraus eigentlich die ökologische Bewegung angegriffen wurde und da halt schon kritisiert wurde, dass die Gesellschaft eigentlich zu stützen beginnt und die Widersprüchlichkeit dieser Gesellschaft gar nicht im Ganzen angeht, sondern eigentlich zu einem Kit wird, zu einem Schmiermittel, in dem dann halt eine Kritik des Ökologismus betrieben wurde. Genau, das ist zum Beispiel in den Texten der surrealistischen Bewegung der Fall gewesen oder dann halt vor allem auch in den Texten von Wolfgang Port, der immer wieder auch auf die braunen Tendenzen innerhalb der Grünen hingewiesen hat. Also, dass diese ökologische Bewegung einerseits eine Tendenz hat hin zum Braunen, jetzt mal ganz platt formuliert, und andererseits halt einfach sehr gesellschaftskompatibel, also in der Form ist, dass sie einfach nur einen Schub hin zu einer besser aufgestellten Gesellschaft für die Zukunft eigentlich geleistet hat. Das heißt, dass es einfach einen Modernisierungsschub gab durch solche kritischen Bewegungen, also in Form des Ökologismus, die eigentlich quasi aus der Gesellschaft kommenden Probleme so adressiert, dass sie gesellschaftskonform bearbeitet werden können, ohne wirklich die Gewalt der Gesellschaft anzugehen. Die Broschüre »Mein Freund, der Untergang – Elemente und Ursprünge des apokalyptischen Bewusstseins und der Klimabewegung« wurde anonym herausgegeben von der Gruppe Nevermore. Sie kann über folgende E-Mail-Adresse bestellt werden: unter-gang@riseup.net. Die Gruppe lässt ausrichten, eine Kritik dieser Broschüre, Widerspruch und Diskussion sind ausdrücklich erwünscht. An dieser Stelle endet diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge. Es ist nicht das Ende der Welt. Aber was zu wünschen wäre, ist, dass daraus das Ende der Welt folgt, wie wir sie kennen. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. The fury's breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat, dummy, with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself, churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, centering, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam button, that.